Xiv bei Svin nicht daheim nach wen gibt's immer. Erwartete aber auch Überraschende. Klar war der eine oder andere Schüler nun heiß drauf, sich mal mit Swinenisch ablichten zu lassen. Bei den Älteren jedoch ist er ab nun eine Lachnummer. Mit 16, 17 ist man halt zu cool für sowas. Auch die Gruppe um Margot Rottweil, insbesondere letztere selbst, hasst den neuen Schulstar samt Bühnenbegleitung nun umso mehr. Trotzdem bleiben Übergriffe bislang aus. Es sei denn, man zählt blödes Grimasse ziehen, rumhüpfen und Witze reißen dazu. Pop-Erfolg ist normal verteilt, es geht rasend schnell bergab. Der Schulalltag hält schnell wieder Einzug. Gerade sitzen unsere drei Helden zum ersten Mal seit dem denkwürdigen Auftritt wieder beisammen im Fache Interregionskommunikation. Es ist zum Einschlafen. Irgendein Emit hält gerade einen langweiligen Vortrag zur Pflanzenkultivierung auf Wahura. Selbst Hexopalk sieht so aus, als ob er eingenickt ist, obwohl dies bei den Emits auch die normale Zuhörerhaltung darstellen kann. Eventuell. Patjarapek Abun blinzelt heftig. Sie ist in ihren Kopf vertieft. Plötzlich macht sie O. Hengli zur rechten und Swinenisch zur linken sehen sofort rüber. Wie schrecklich, Henwei, schon wieder ein Angriff auf die Parkinger. Sieh mal, was gerade eben per Tunnelpacker getransportet im Nifswip angekommen ist. Henwei brennt nun auf die Meldung, Patjara liest vor. Zu unserem Bedauern ist es gestern erneut zu einem feigen Bombenanschlag auf Parkinger gekommen. Svinenischs Gesicht nimmt bei dieser Nachricht die Gestalt eines großen Ös an. Er sperrt den Mund auf. Diesmal traf es die Provinz Sarpsborg. Sarpsborg? Da war ich schon. Flüstert Henry. Swinenisch ist nun von Kopf bis Fuß gefesselt, er verschlimmt Patjara fast mit seinen Augen. Sie fährt fort. Ganz besonders tragisch ist, dass diesmal die Frau des Regionsvorstehers Ayla Lundbaden unter den insgesamt 8 Opfern ist. Dieser Anschlag ist politisch motiviert, sagte Eivind Lundbaden, bevor er unter Trauer und Schock zusammenbrach. Er wurde kurz darauf in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Ayla Lundbaden hinterlässt eine 11-jährige Tochter, Egrie. Diese befindet sich derzeit in psychologischer Betreuung. Die kenn ich, sagt Hengli entsetzt. Ich war letztes Jahr bei denen zur Mitsommernacht. Die arme Egrie. Wie geht's jetzt bloß weiter? Patjara sieht ihn an, Swinenisch biegt sich über den Tisch, sodass er fast waagrecht darauf liegt. Dabei sieht auch er seinen Freund mit großen Augen und offenem Mund an. Hengli ist entrüstet. Was ist da drüben los? Früher gab es sowas nie. Warum jetzt? Der zweite feige Anschlag auf die Parkinger innerhalb von nur 10 Tagen. Die tun doch niemandem was. Obwohl Patjara Hengli zuhört, hat sie zwischenzeitlich weitergelesen. Sie sagt, da, Hengli, dein Vater wird auch erwähnt. Ich habe eine Vermutung, dass all dies vom Ra und dem konservativen Arm des Militärs dort gesteuert wird. Leider haben wir derzeit keinerlei Beweise. Wir werden ab heute jedoch verstärkt wachsam sein und keine weitere Gewalt dulden. Diese, jawohl gut, blubbert Swinenisch zwischenrein. Patjara nimmt den Faden wieder auf. Diese Aussage wurde in schärfster Form von den Vertretern des Militärs ihrer Majestät zurückgewiesen. Sie sprechen von einer ungeheuerlichen Entgleisung. Gleichzeitig bestätigte ihr Sprecher, General Tork Jurjewitsch, die Handlungsunfähigkeit des Regenten von Königsstadt. Wörtlich. Es wird Zeit, dass unsere hochverehrte und geschätzte Königin auch hier auf Park Prime das Zepter in die Hand nimmt. Stellvertreter, die nur Däumchen drehen, während anderswo Menschen sterben, ist das Letzte, was dieses System braucht. Pro, blöd ist der. Sagt Svinu und verschränkt die Arme. Patjara schüttelt auch mit dem Kopf. Hengli denkt scharf nach. Irgendwas ist faul. Ich muss mich unbedingt mal um eine Tunnelkonferenz rüber zum Indie bemühen. Ich sag denen einfach, dass ich mit meinen Eltern sprechen will. Blöd nur das mit der Zeitverschiebung. Sie garantieren eine Antwort in 120 Minuten, glaube ich. Das wird eher ein Monolog als eine Konversation, aber es ist die einzige Chance, die ich habe. Weiß einer, wo man das beantragen muss? Im Sekretariat? Patjara zuckt mit den Schultern. Hengai sieht sich um. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitkommen. Svinenisch ist sofort Feuer und Flamme. Unbedingt will er dabei sein. Am besten jetzt gleich. Er freut sich wie ein kleines Kind. Patjara beruhigt ihn, sie flüstert. Wir gehen zu dritt, aber jetzt erstmal langsam. Irgendwie wurde in der Zwischenzeit das Kulturpflanzenreferat vorne an der Tafel zu Ende gebracht. Ein paar Mitschüler klatschen pflichtgemäß. Der Emid schlurft behäbig auf seinen Platz zurück. Hexopalk richtet sich an die Schüler. So Oxo RRK, das war ein anschauliches XRX-Referat. Mag das irgendjemand in zwei Sätzen kurz zusammenfassen? Keiner meldet sich. Vielleicht du, Henlei? Du bist immer so still. Henlei sieht sich um, doch von den anderen beiden hat auch keiner aufgepasst. Das Mädchen rechts neben ihm sieht er nun zum ersten Mal. Kein Wort hat er bisher mit ihr gewechselt. Er beginnt. Doch dann sucht er Hexeus komm. Gut, dann, XTR, machen wir das nächste Stunde. Bis dahin, auf, XTT, Wiedersehen. Los, gleich kommt Tele, Video. Svinenisch ist voller Tatendrang. Er zupft Hengai am Ärmel. Es ist ihm in diesem Moment gleichgültig, dass er in die nächste Stunde muss. Sein Freund besänftigt ihn. Schon gut, sagte, ich gehe so bald als möglich zur Schabernack ins Sekretariat. Beruhige dich doch. Ich frag dann auch gleich, ob ihr zwei mitkommen könnt. Svino sieht ihn für einen Augenblick fragend an. Sein ganzer Anblick besteht aus einem einzigen Fragezeichen in diesem Moment. Dann wird er wieder quietschvergnügt und quicklebendig. Er sagt, hallo richtig puh. Genauso machen wir das, juhu. Das nächste Mal, dass die beiden besten Freunde, Patjara und Henwei, ihren Rubar wiedersehen, war in der großen Pause beim Essen fassen. Aufgeregt wackelt er schon wieder herum. Er sieht sie an und winkt sie wie wild in seine Richtung. Was ist denn nun schon wieder los? Fragt Patjara, dann gehen sie beide zügig an seinen Tisch. Ach hallo, da schau, wichtig ist es. Hier meine Eltern auf Trünmo. Ihr wollt kommen zu mit mir? Große Einladung ich euch. Patjara und Hengai sehen sich an. Keiner von ihnen war jemals in einem Rubar-Haus gewesen. Wird bestimmt interessant, denken sich beide, Patjara antwortet am schnellsten. Tatsächlich? Danke Svino. Ganz reizend. Ich freu mich und komm sehr gern. Du auch? Hengai bekundet fleißig sein Ja, deshalb war es beschlossene Sache. Gleich nach dem Unterricht heute werden alle drei gemeinsam heim zu Svinenisch dem Rubar fahren. Hier an dieser Stelle ist es nun angebracht, über die Hauptfortbewegungsmittel des Ra in die Systems zu berichten. Auf der Hierarchie unten beginnt alles mit dem sogenannten Rokta. Dies ist ein Auto mit ausfahrbaren Nanotubeflügeln. Mit ihnen ist eine Reise bis in die geostationäre Umlaufbahn des jeweiligen Planeten möglich. Fahren und Niederorbitfliegen bezieht dabei die benötigte Energie aus den Hochleistungs-Solarmodulen, die unter der Oberfläche des gesamten Fahrzeugs verbaut sind. Diese sind so leistungsfähig, dass sie die Energie im Echtbetrieb generieren. Ein klobiger Energiespeicher fällt weg. Er wiegt stattdessen gerade einmal 5 Kilogramm, Tendenz fallend. Der Antrieb im Luftraum wird simpel durch Propeller realisiert. Verlässt man diesen, werden sie eingefahren und der Ultrasonnenverbrennungsmotor schaltet zu. Es handelt sich dabei um ein einfaches Raketentriebwerk. Bei der überwiegenden Anzahl der Roktas fehlt das Raketentriebwerk, diese abgespeckten Flügers können nur im Luftraum oder am Boden eingesetzt werden. Ein Flüger ist das mit Abstand häufigste Fortbewegungsmittel in unserem Zwei-Sterne-System. Die nächsthöhere Klasse sind die sogenannten Spazieturbs. Ein Spazieturb ist ein in der Umlaufbahn geparktes interplanetarisches Fortbewegungsmittel, an dem ein autorisiertes Roktar andocken kann. Diese Turbs sind erheblich seltener als die Roktars, sie stehen nur noch etwa 0,0001% der Bevölkerung zur Verfügung. Die große Mehrheit greift auf öffentliche Verkehrsmittel bei der interplanetarischen Reise zurück. Spacetrains sind recht günstig, aber auch etwas langsamer. Die Anschaffung eines Spazetours können sich nur wenige leisten. Die Kraftstoffbetankung und Wartung der Spazetours wird in geostationären Raumhäfen autark von Maschinen der Spazebootklasse realisiert. Ein Spazetour verfügt über einen konventionellen Impulsantrieb, der bis auf etwa 1% Lichtgeschwindigkeit, also 3000 km in der Sekunde, beschleunigt werden kann. Jeder Planet innerhalb eines Sonnensystems ist mit ihnen von jedem anderen Planeten aus bequem zu erreichen. Debjet sind die größten konventionellen Raumschiffe, die wir besitzen. Es handelt sich um interstellare Fortbewegungsmittel, die von der Planetenoberfläche aus starten. In den Raumhäfen werden sie dann für den Dipshoot getunet. Sie verfügen über einen Hochleistungsimpulsantrieb der Ionem-Klasse und erreichen mit ihm bis zu 20% Lichtgeschwindigkeit. Allerdings haben die Debjets heutzutage kaum Bedeutung mehr. Seltenes interstellares Reisen wird allein mit dem Tunnelbeschleuniger realisiert. Weiter draußen, am Strange Energy Propulsion Lab, wird derzeit, basierend auf der Debye-Telemetrie, ein neuer überlichtschneller Antrieb getestet. Bisher leider ohne jeden Erfolg. Viele sind der Meinung, das Geld könnte man anderswo besser investieren. So viel zum Thema Reise und Transport. Jetzt zurück zur Geschichte. Unsere drei Freunde verabreden sich also flink zum Treffen vor dem College auf dem Tarport, gleich um 2 Uhr nachmittags. Hengli hatte zur Feier seiner Einschulung eines dieser neuen XP-Troptars bekommen. Auch wenn er dies noch nie erwähnt hat, ist es nun soweit, dass die anderen es auch erfahren. Sogar der aus gutem Hause stammenden Diplomatentochter Pacharapek Abon entlockt der Anblick des dunkelgrauen Flitzers mit seinen blauen Rennstreifen ein freudig erstauntes Ulala. Hengli versucht sofort zu beschwichtigen, mehr noch, es ist ihm sogar richtig peinlich. Allerdings kommt da von weitem etwas auf ihn zu, das nur noch aus zwei aufgerissenen Augen zu bestehen scheint. Ein junger Ruber kommt ihm affenzahm und mit weit aufgesperrten Augen und offenen Mund dahergelaufen. Schon von 20 Meter Entfernung ist zusätzlich sein O und A deutlich zu hören. Je näher er kommt, umso mehr steigert sich sein Entzücken, bis hin zur Raserei. Toll, super, oh, wie das ist, sagt er und zückt ein Taschentuch. Er wienert das gläserne Cockpit. Dann schnüffelt er um das ganze Rockter der Xped-Klasse herum. Verzückt begutachtet er die glänzende Oberfläche mit den eingelassenen Solarmodulen. Hat er sich aufgeteilt? Svinenisch ist so flink, dass er quasi an mindestens drei Stellen gleichzeitig das Schmuckstück begutachtet. Irgendwie schafft er es sogar dabei, Laute von sich zu geben. Mano Mano, klasse, ist das, mein Lieber. Hoho. Als er wieder mal bei ihr vorbeiwuselt, fängt Pacharapek Abon den jungen Ruber ein. Stopp, Svino. Sonst kommen wir nie zu dir nach Hause. Oha, hallo, aber ja, stimmt das? Macht Svino. Los also dann. Hengli öffnet sein Gefährt mit dem Komm. Sofort springen die Flügeltüren auf. Maximal 4 Personen kann das elegante Fahrzeug transportieren. Dabei sind die Sitze parallel aber seitlich etwas zurückversetzt, um in der Breite Platz zu sparen. Hengli nimmt vorne Platz, daneben Pachara. Svinenisch der Ruber zelebriert seinen Einstieg. Er setzt sich mit deutlich geschwellter Brust staatsmännisch auf seinen Sitz hinter dem jungen Prinz. Danke, dass du mir die Koordinaten schon übermittelt hast, Svino. Hengli steckt seinen Komm in die dafür vorgesehene Halterung und drückt einen Knopf. Der Navi-Computer ist somit programmiert. Sie beschleunigen auf dem Parkplatz, bis selbsttätig die Nanotubes ausfahren, die Propeller ausklappen und das Rockter mühelos abhebt, Richtung Svinenischs Haus. Opsala, Juno, macht dieser Mann, ist er stolz, mit solch einem Gefährt bald bei sich zu Hause aufzukreuzen. Bald schon sind die extravaganten knallbunten Dächer von Rudville zu erkennen. Bei diesem Vorort Le Poreux handelt es sich, wie der Name bereits erahnen lässt, um eine reine Siedlung der Ruber vor den Toren der Hauptstadt des Trivi. Strahlend weiße Häuser mit abgerundeten Ecken stehen da unten. Die Dächer jedoch strahlen in allen Farben. Von grellgelb bis knallpink ist alles dabei. Selbst den Ältesten ist es entfallen, wie diese Tradition entstanden ist. Tatsächlich sind fast alle Häuser ihrer Heimatwelt mit ebenso bunten Dächern versehen. Vielleicht wollte man einfach das einheitliche Blätterdach des Dschungelmundes damit aufreißen? Elegant setzt Hengai sein Rocktar auf. Naja, besser gesagt, der Navi-Computer tat so. Die Nanotubeflügel samt Propeller fahren ein, die letzten Meter heim zu Schwienenisch fährt Hengais Xpeed wie ein normales Auto. Einige Oba beobachten die Szene. Manche davon stupsen sich gegenseitig an. Es ist selten, dass ein solches Spazieship direkt in ihrer Vorstadt landet. Viel größer ist jedoch ihre Verwunderung, als einer der ihren, kaum 12 Jahre alt, elegant und selbstbewusst aus seinem Cockpit aussteigt. Mit staunenden Gesichtern stehen sie nun da, viele unter ihnen zeigen mit ihren Fingern auf den neuen Helden. Stolz wie Otto geht Zwienenisch auf sein Haus zu. Es hat ein knallblaues Dach, statt Eckenrundungen, auch die Fenster sind in Kreisform gehalten. Patjara und Hengai folgen flink. Er drückt seinen Komm, die Tür springt auf los hin reinkommt. Sagt er stolz zu seinen Freunden. Also betreten die drei ein Haus, das von Kopf bis Fuß strahlt und glänzt. Es riecht so, als ob es erst gestern erbaut worden war. Hinten in der Ecke ist jemand eifrig am Werkeln. Eine Roba wienert und putzt gerade fleißig den Treppenaufgang, dabei trötet sie wohlbekannte Melodien. Oh, ja, schade ist's, abheitsweglos geworden, arme Tante von mir. Beginnt der junge Roba, ich darf euch vorstellen, meine Ravinosch-Tante. Ravinosch, Ravinosch. Ruft er. Erst jetzt nimmt sie die Besuche wahr. Liebe Tante. Besuch wir haben. Ich zeigen Pachala Pechabung und vom Indel Hengai. Ravinosch lehnt sich zurück und stutzt. Indi, Indi? Ach, Jemine. Sagt sie. Dann geschieht etwas so Sonderbares, für Menschen kaum zu verarbeitendes. Tante Ravinosch springt mit einem einzigen Satz vor Svinenisch im Wohnzimmer. Dann tänzelt sie plötzlich von einem Bein auf das andere und schüttelt ihre Hände aufgeregt. Gleichzeitig gibt sie grunzende und quietende Laute von sich. Hengai und Patjara sehen sich erst ungläubig an, dann fällt ihnen die Kinder darunter. Svinenisch jedoch steht mit verschränkten Armen vor seiner Tante und sieht sie aufmerksam an. Die beiden unterhalten sich auf Rupsch, der Muttersprache der Roba. Es ist eine Ausdruckssprache. Der eine tänzelt, grunzt und quietscht, der andere steht mit verschränkten Armen davor und hört zu. Jetzt ist Svinenisch an der Reihe. Ravinosch nimmt die Zuhörerposition ein. Svinu quiekt und grunzt doppelt so schnell wie seine Tante, er hoppelt von einem Bein zum anderen, seine Arme zucken vor und zurück. Er ist anscheinend aufgebracht. Was ist denn los? Fragt Patjara verstört Svinu, Svinu? Doch ihr Freund hört weg, es kommt sogar noch heftiger. Nun stehen sich beide Roba gegenüber und unterhalten sich gleichzeitig hektisch auf Rupsch. Eine unglaubliche Szene. Diese Geräusche. Es erinnert echt an einen überfüllten Schweinestall. Dieses gequiekte Kauderwelsch. Es handelt sich anscheinend um höchst wichtige Informationen. Manche, zum Beispiel Margot Rottweil, fanden Svinös Performance in Interregionskommunikation einfach nur doof. Andere lachten sich kaputt. Naja, wenn das erste der gespielte Witz war, so ist dies jetzt der tödliche. Es ist zum Wegschmeißen, was sich hier jetzt in diesem Moment abspielt. Irgendwie hat es jedoch auch was Ernstes. Irgendwann mittendrin, es ist gerade besonders laut, hebt Svinenisch seine beiden Arme neben seinen Kopf und wackelt heftig. Ravinosch verstummt. Dann wendet sich der junge Roba auf Deutsch an seine Tante. Sicher bist du dir 100%? Fragt er. Sie nickt. Oha, was gehört? Ist was los? Meine Tante hat sie. Sagt er schließlich zu Hengai. Was hat sie gehört? Fragt der junge Prinz sofort. Es muss, diesem Auftritt nachzuschließen, höchst wichtig sein. gehört sie Hadri Belgov bei, Anschläge geplant auf Pakistaner im System Indi. Svininish macht ein absolut offizielles Gesicht dazu. Sogar rausgeschmissen sie nun er sie ist. Nun wird er richtig traurig. Pacharan spitzt die Ohren. Henglei will gerade etwas fragen, doch sie hält ihn zurück. Sie geht auf die ehemalige Putzfrau des Generals ihrer Majestät zu und fragt langsam, was genau hast du denn gehört, liebe Ravinosch? Die Angesprochene fasst sofort Vertrauen zur kleinen Diplomatentochter. Sie hat diese Integrität bei ihren Eltern gelernt. Nun beginnt Ravinosch ihre Geschichte zu erzählen. War ich bei Rebelgov putzen gerade, als viele alle kamen. Sogar Hypatia-Königin I war dabei. Dann ich horchen Sachen alles soll Hypatia und Anschläge auf arme Pakistaner im System. Und dann Rebelgov mich setzten auf die Straße raus. O Jemine. Alles aus Urla, aber ich nun hier putzen bei meine Bruder Hatzlimosch, sehr lieb. Gut. Alle drei, Pachara und Henglei im Besonderen sehen sich vielsagend an. War das der Grund für die schrecklichen Ereignisse drüben im entfernten System? Alles deutet nun darauf hin. Svininish selbst erkennt die Wichtigkeit der Aussage, deshalb fragt er sie. Sicher echt du bist dir, liebe Tante? Jawohl ja, sicher natürlich ich. Sie verschränkt die Arme und dreht sich beleidigt weg. Jetzt ist allen klar, sie sagt die Wahrheit. Aber wie viel ist diese wert? Null. Einer gekündigten Putzfrau, Spezies Rodar, wer glaubt ihr? Niemand. Diese Aussage direkt gegen die Herrscherin eines Zwei-Sterne-Systems, bei einem Treffen, das offiziell nie stattgefunden hat, ausgelacht würde sie werden, wahrscheinlich sogar verhaftet als Anstifterin zum Bösen. Henglei ist dies klar, er würde ihr Leben zerstören. Die einzige Möglichkeit ist, dass er nun selbst aktiv wird. Er weiß es einfach. Auch wenn er noch keine Ahnung hat wie. Er atmet tief durch. Ich muss jetzt unbedingt diese Schalte rüber zu meinen Eltern bekommen. Das ist mal das Erste. Hoffentlich klappt das, ansonsten, ja, dann müssen wir uns was ausdenken. Danach geht Pachara direkt auf die immer noch leicht beleidigte Ravinosch zu und drückt sie. Danke, liebe Ravinosch, das hast du sehr gut gesagt. Es bleibt auch unter uns, das versprechen wir dir. Sofort strahlt die gelernte Reinigungsfachkraft herzlich in ihre Richtung. Alles ist vergessen, sie war glücklich wie ein Kind. Mach dir keine Sorgen, wir kümmern uns um das alles. Jetzt muss ich dir aber erstmal sagen, wie schön du es hier gemacht hast. Oh, einfach sehr ist das. Ja, Svinense gemeldet euch. Ich auch gekocht fein habe was. Sehr gut Trümo-Leibspeise. Kommt ihr alle mit, sagt Perlot. Eine wirklich leckere vegetarische Spezialität, der letzte schöne Tag auf Erden? Nun ja, bald werden sich die Dinge ändern, das ist unseren drei Helden klar. Was für einschneidende Änderungen damit einhergehen, das kann jedoch noch keiner zu diesem Zeitpunkt erraten.